Abschnitt 15 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jesse. Über Berlin brütete noch immer die gleiche Sommerhitze, obgleich man sich schon dem Ende des September nahte und die meisten der Reisenden längst aus ihren Sommerquartieren heimgekehrt waren. Man merkte es überall auf den Straßen und in den Geschäften, dass Berlin wieder so ziemlich vollzählig beisammen war und seiner gewohnten Lebensweise nachging. Lena hatte noch nichts davon hören lassen, dass sie an eine Rückkehr dachte. Sie schien sich in Heringsdorf äußerst wohl zu befinden und ihren geschäftlichen Ehrgeiz auf eine Weile an den Nagel gehängt zu haben. Bornstein und Herr von Stresen dagegen hatte das Badeleben auf eine so lange Dauer nicht behagt. Wie Lena schrieb, hatten die Herren schon vor 14 Tagen einen Abstecher nach Schweden gemacht, von dem sie noch immer nicht zurückgekehrt waren. Ein Umstand, der Lenas Begeisterung für Heringsdorf und die übrige Badegesellschaft indes nicht im geringsten zu beeinträchtigen schien. Auf ihren flüchtig hingeworfenen Karten schwirrte es von vornehmen und reichen Familiennamen, deren Bekanntschaft sie gemacht hatte und von denen sie sich in Berlin außerordentliche geschäftliche und gesellige Vorteile versprach. Es war staunenerregend für die einfache Lotte, welche Weltsicherheit Lena sich in der kurzen Zeit ihres Berliner Lebens angeeignet hatte. Wohl ihr, wenn sie dauernd ihr Glück darin fand. Gerhard hatte Lottes letzte dringliche Briefe nicht beantwortet, aber Lotte hatte nicht, wie sonst wohl bei dergleichen Gelegenheiten, diesen Umstand schwer und trübe genommen. Ihr noch immer zärtlich vertrauendes Herz sah nichts anderes darin als ein Anzeichen seiner nahen Rückkehr. Weshalb sollte er noch schreiben, wenn er ihr so bald würde alles erzählen können? Vermutlich hatte er auch sonst mehr als genug mit Schreiben zu tun, jetzt, wo er so nahe vor dem letzten Ziel stand, ein berühmter Mann zu werden. Das Herz klopfte ihr höher, wenn sie daran dachte. Wie stolz sie dann auf ihn sein würde, wie überselig bei jedem neuen Erfolg. Gewiss, sie würde ihn niemals stören, niemals seine Zeit beanspruchen, sie und das Kleine nicht. Er sollte ganz für sich leben, ganz nach seiner Weise, seinem Behagen, ganz so, wie es ihm für seine Arbeit notwendig erschien. Oh, sie wollte ihn schon heilen von seinen grausamen Vorurteilen gegen die Ehe, die er einen Kerker, eine Sklavenkette zu nennen pflegte. Er sollte es bei ihr schon lernen, der Ehe vor der freien Liebe den Vorzug zu geben. Die mochte ja ganz schön für die moderne Dichtung sein. Für das wirkliche Leben aber war die Ehe doch ein anderes Ding. Während bis vor kurzem noch jeder Gedanke an die Zukunft Lottes Gemüt umdüstert hatte, war seit wenigen Tagen ein völliger Stimmungswechsel bei ihr eingetreten. Je mehr sie sich in die Zukunft versetzte, umso heiterer wurde sie. So auffällig war dieser Stimmungswechsel, dass sie selbst davon betroffen wurde. Es hatte sich doch nichts, gar nichts zum Guten verändert. Vielleicht war es auch vorher nicht so düster um sie gewesen, als sie es zu sehen vermeinte. Vielleicht war nur ihr körperlicher Zustand daran schuld gewesen, dass sie während der letzten Monate die ganze Welt für ein Jammertal angesehen hatte und sich selbst für die bedauernswerteste der Pilgerinnen, die es zu durchwandern haben. Frau Korn hatte ganz recht, die Welt war gerade so, wie man sie ansah. Zeigte man ihr ein ewig trübes Gesicht, so konnte man auch nicht von ihr verlangen, dass sie einem ein heiteres wies. Lotte wollte sich diese späte Erkenntnis zur Lehre dienen lassen und der Welt und Gerhard fortab ein heiteres Antlitz zeigen. Eine Art freudiger Anspornung, eine Erhöhung aller Kräfte war ganz plötzlich über sie gekommen. Fühlte sie sich aus diesem Grunde körperlich um so vieles wohler, oder hatte ihre Gemütsstimmung sich gestärkt und erhoben, weil es ihr um so viel besser ging? Sie wusste es nicht, was Ursache, was Wirkung war. Sie fragte auch nicht danach, aber sie fühlte sich wie eine plötzlich Erlöste. Frau Korn schmunzelte. Von dem Schwarzkopf konnte diese Wirkung nicht kommen. Der hatte nichts von sich sehen und, wie sie wusste, auch nichts von sich hören lassen. Also musste es wohl ihre Kur sein, die kräftig angeschlagen hatte. In diese gehobene Stimmung Lottes stürmte Gerhard an einem der ersten Oktobertage hinein. Unangemeldet, unerwartet kam er. Lotte war so überwältigt von der Freude, ihn wiederzusehen, dass sie sich zuerst von ihrem Sitz kaum zu erheben vermochte. Dann sprang sie auf wie emporgeschnellt und stürzte ihm mit einem Freudenschrei in die Arme. Er ließ ihre unsinnigen Zärtlichkeitsausbrüche mehr über sich ergehen, als dass er sie wie sonst hervorgerufen hätte. Nach einer Weile drückte er sie mit gelassener Freundlichkeit auf ihren Sitz am offenen Fenster nieder. »Ruhig, Lottchen, ruhig! Du darfst dich nicht so aufregen. Ganz vernünftig sein. So.« Und er zog sich einen Stuhl auf die entgegengesetzte Seite des Arbeitstischchens, an dem Fenster ihr gegenüber. Sie sah ihn ein klein wenig verwundert an, aber sie sagte nichts. Sie wollte ihm ja ein freudiges, heiteres Gesicht zeigen. Und weit zu ihm hinübergebeugt, fragte sie atemlos: »Nun, erzähle, wie war's?« Eine heiße Blutwelle stieg in seinem blassen Gesicht auf, und wie ein Blitz zuckte es darüber hin. Einen Augenblick nur. Dann sagte er mit gemachter Gleichgültigkeit: »Oh, alles in Ordnung, Kind. Die Berthe hat ihre Helga endlich intus, und der Erik wird auch werden. Wir haben gestern die erste Probe gehabt.« »Gestern warst du schon hier, Gerhard?« fragte Lotte enttäuscht. Wieder zuckte es über sein Gesicht, diesmal von verhaltener Ungeduld. »Ich hatte zu tun«, sagte er kurz. Sie nahm sich zusammen, um ihrem Vorsatz treu zu bleiben. »Wann wird die erste Aufführung sein?« »Am 15.« »So bald schon! Oh, das ist herrlich! Da kann ich noch dabei sein!« Gerhard streifte sie flüchtig mit den Blicken und zuckte die Achseln. »Wie du meinst. Ich würde es für richtiger halten, du gingest der Aufführung aus dem Wege. Es kann dir nur schaden.« »Das ist doch gar nicht so aufregend«, sagte sie gutmütig, in dem Wunsch, ihn über sich zu beruhigen. Er sprang auf und stieß den Stuhl heftig hinter sich fort. »Red doch nicht solchen Unsinn, Lotte. Da sieht man wieder, dass du im Grunde keine Ahnung hast, was eine Erstaufführung in Berlin bedeutet, noch dazu bei einer freien Bühne. Von diesem Abend hängt Tod oder Leben für mich ab, und das nennst du nicht aufregend. Alles, alles kommt darauf an, wie das Frühlingsdrama aufgenommen wird. Ich will nicht mehr leben, wenn es versagt. Ich kann es nicht. Wieder zurück in die Dunkelheit. Ich ertrag's nicht, ich will's nicht. Lange genug hab ich darin gesteckt, während andere sich am goldenen Licht des Ruhmes sonnen durften. Endlich, endlich will ich zu ihnen gehören. Höre, Lotte!« Und er packte das Mädchen beim Arm, dass sie die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht laut aufzuschreien. »Du sollst nicht dabei sein, hörst du? Du sollst nicht. Ich will nicht abgezogen werden an diesem Tage durch andere Dinge. Ich will nur Gedanken haben für mein Werk, für die Künstler, die es vor das Publikum bringen, für das Publikum selbst, dem ich mich endlich offenbaren will. Hörst du, Lotte? Ich will nichts anderes, nichts. Ich bitte dich, sprich nicht mehr davon und auch von dem anderen nicht. Ich brauche für den Tag meine ganze Kraft. Alles Übrige außer dem Frühlingsdrama muss bis dahin tot für mich sein. Sage, hast du mich verstanden? Lotte saß da mit großen, entgeisterten Augen, bleich bis in die Lippen, aber sie verzog das Gesicht zu einem krampfhaften Lächeln und mit dem Kopfe nickend wie eine Pagode, sagte sie mit heiserer Stimme, »Ja, ja.« Er war es zufrieden und wurde wieder ruhiger. »Ich denke, ich kann mich auf dich verlassen«, sagte er. »Sieh mal, mein Kind, du musst da schon meiner besseren Einsicht ganz vertrauen. Nicht nur mein Werk allein, das Werk eines Einzelnen steht auf dem Spiel, sondern eine ganze Richtung, sozusagen die gesamte Moderne. Das Frühlingsdrama ist der zusammengefasste Ausdruck für diese Richtung. Versagt es, erleidet unsere ganze moderne Schule, Meister und Jünger, eine empfindliche Schlappe. Du verstehst das nicht und das ist auch nicht von dir zu verlangen. Es mag dir genügen, wenn ich dir sage, es steht Ungeheures auf dem Spiel. Denn unsere Niederlage, die Niederlage der Moderne, würde einen Triumph der lächerlich antiquierten Philisterpartei bedeuten, die wir zu vernichten ausgezogen sind mit Stumpf und Stiel. Nicht auszudenken ist es, wenn die Moser, Schöntan und Konsorten noch einmal den Sieg gewinnen sollten gegen die Hauptmann und Schnitzler. Ich glaube, ich würde verrückt darüber. Hätte Gerhard Schmidtlein Lottes Herzen nicht so nahe gestanden, sie würde ihn jetzt schon dafür gehalten haben, so rasend gebärdete er sich. Aber da sie ihn noch immer zärtlich liebte, flößte ihr sein Wesen weit mehr Besorgnis als Schrecken ein. Er war nach seinen letzten Worten erschöpft und gebrochen auf den Stuhl ihr gegenüber zusammengesunken. Langsam erhob sie sich und trat zu ihm. Sanft strich sie ihm mit der Hand über die erhitzte Stirn und zog seinen dunklen Kopf an ihre Brust. »Lass nur gut sein, Gerhard, ihr werdet schon siegen gegen die anderen. Und ich werde dir gewiss nicht im Wege sein.« Sie beugte sich zu ihm nieder und küsste ihn zärtlich auf Stirn und Mund und Wange. Er ließ den Kopf an ihrer Brust ruhen, ohne sich zu regen. Es war, als ob er ihre Küsse gar nicht gefühlt habe. Heiße Tränen stiegen in ihren Augen auf, aber sie kämpfte sie tapfer hinunter. Sie wollte ihm ja ein heiteres Gesicht zeigen. Eine Stunde später saß Gerhard in dem Stammlokal der jüngsten Modernen. Ein paar kaum den Schuljahren entwachsene Theaterkritiker und einige Kollegen Gerhards hatten sich schon vor ihm eingefunden. Er wurde mit lauten Zurufen begrüßt und das bevorstehende Ereignis in allen Tonarten gefeiert. Nach dem dritten Schoppen gab Gerhard auf allgemeinen Anruf der Tafelrunde, wie das so unter ihnen üblich, das Erlebnis zum Besten, das den Stoff zu seinem Frühlingsdrama hergegeben hatte. Er enthüllte sein und Lottes intimstes Liebesleben. Im Vergleich zu den meisten anderen Anwesenden hatte sich Gerhard noch ein gut Teil Schamhaftigkeit und Zartsinn bewahrt. Er nannte weder Namen noch Stand der Geliebten, die ihm Modell gesessen hatte. Sonst pflegte solche Diskretion bei der Clique, der er angehörte, nicht üblich zu sein. Die jungen Leute machten einen förmlichen Sport daraus, bei einer Erstaufführung oder einer Vorlesung einander ganz ungeniert die jeweilige Märtyrerin der freien Liebe zu zeigen, mit der sie ihren Stoff erlebt, nach der sie ihn gebildet hatten. Es fiel niemandem von ihnen ein, dass dies Gebaren eine schamlose Preisgabe ihres Liebeslebens sei. Im Gegenteil, es verlieh dem Werke einen erhöhten Wert, dass einer vom anderen wusste, die und die hat mir dazu Modell gestanden. Wofür waren sie denn Naturalisten, Wirklichkeitsdichter und keine idealen Schönfärber wie die alte Schule? Sie mussten einander doch beweisen, wie genau sie den Schmutz des Lebens kannten und auf den Zentimeter angeben können, wie tief sie in diesem Schmutz herumgewartet waren. Hätten sie sonst das Recht gehabt, sich Naturalisten zu nennen? Wie es oft bei Gerhard Schmidtlein zu geschehen pflegte, so auch heute. Er tat dasselbe, was die anderen taten, aber wie er es tat, wich so gewaltig von der Art der anderen ab, dass auch die Wirkung eine ganz andere war. Als er geendet hatte, trat eine tiefe Stille ein. Was und vor allem wie er gesprochen, hatte eine gewaltige Wirkung geübt. Erst nach einer langen, stummen Pause ergriff Gerhards Nachbar zur Linken das Wort. Er war ein blasser, blonder Mensch, ein Lehrerssohn aus der Mark, den ehrliche Begeisterung und echtes Streben an die neue literarische Richtung knüpfte, die hier verkündet wurde. Gerhard Schmidtlein schien ihm der Messias dieser neuen Lehre zu sein. »Darf ich mir eine Frage gestatten, Schmidtlein?« 10 für eine.« »Ich will nicht indiskret sein. Ich hoffe, Sie wissen auch, dass ich nicht neugierig bin. Es interessiert mich nur vom rein psychologischen Standpunkte aus. Als das Frühlingsdrama vollendet war, als Sie das Modell nicht mehr brauchten, haben Sie da für das Weib noch viel übrig gehabt?« Gerhard schüttelte sehr energisch den schwarzen Kopf. »Nichts als ein wenig Mitleid. Meine Leidenschaft gehört...« Hier unterbrach er sich. Dass Lotte durch dies Geständnis nicht kompromittiert werden konnte, wusste er. Niemand kannte sie. Niemand in diesem Kreise würde sie jemals kennen, und so würde niemals jemand erfahren, wer ihm zu der Helga Modell gesessen habe. Wenn er aber jetzt eingestand, dass seit dem Zeitpunkt der Vollendung des Werkes seine Leidenschaft nur noch der gehörte, die es ihm verkörpern sollte, würde ein jeder wissen müssen, dass niemand anders als die Berthe damit gemeint sein konnte. Er hatte das Gefühl, schon mit seinem abgebrochenen Wort zu viel gesagt zu haben. Sehr unbehaglich war ihm dies Gefühl. Solange er mitten in einem Verhältnis stand, liebte er es, im Gegensatz zu allen anderen, nicht es glosiert zu wissen. Er zog die Uhr aus der Tasche. Gleich 11. Es war die höchste Zeit zu gehen. Anna Berthe würde ihn schon seit einer Stunde erwarten. Ihn selbst peinigte eine glühende Sehnsucht nach dem schönen, temperamentvollen Geschöpf. So empfahl er sich kurz, ohne sich von irgendeinem der Anwesenden im Einzelnen zu verabschieden. »Immer originell«, klang es ihm nach. »Ein Genie«, behauptete eine zweite Gruppe. »Ein arroganter Phantast«, die dritte, die bei weitem in der Mehrzahl war. Der vorherbestimmte Zeitpunkt für die Aufführung des Frühlingsdramas war festgehalten worden. Mit großen Lettern auf gelbem Grunde stand es am Morgen des feuchtkalten 15. Oktober an den Anschlagsäulen zu lesen. Freie Bühne, zum ersten Mal, ein Frühlingsdrama, Geschehnis in 4 Aufzügen, von Gerhard Schmidtlein. Lotte, der es in den letzten Tagen wieder recht schlecht gegangen war, hatte sich ganz früh schon auf die Straße geschleppt, um wenigstens die Anzeige zu lesen. Ja, da stand es. Frühlingsdrama von Gerhard Schmidtlein. Was sie seit jenem Weihnachtsabend in der versunkenen Glocke für Gerhard erträumt hatte, heute sollte es sich erfüllen. Sie aber, die ihn, wie er ihr tausendfach unter glühenden Küssen zugeschworen hatte, einzig zu dem Werke begeistert, sie, ohne die er es niemals hätte schaffen können, sie, die sich ihm hingegeben, dafür mit Leib und Seele, die ihr Mädchentum, ihre Ehre dafür hingeopfert hatte, sie stand heute abseits, allein und verlassen. Heiße Tränen stürzten ihr aus den Augen. Heut, wo er sie nicht sah, mochten die bitteren Tropfen ungehindert fließen. Was tat es ihr, dass fremde Menschen sie anstarrten, mit Mitleid oder mit Schadenfreude? Was ihr vor Monaten noch unerträglich erschienen wäre, andere ihr Leid schauen zu lassen, heut war es ihr gleichgültig geworden, wie so vieles, wie das meiste um sie her. Was konnte ihr das alles anhaben, seit sie sich eingestehen musste, dass Gerhard ihr verloren war? Seit jenem Tage des Wiedersehens wusste sie es. Er war ihr verloren, unwiderruflich. Er würde vielleicht noch seine Pflicht an ihr erfüllen. Mehr aber nicht. Nicht heut, nicht morgen, denn er liebte sie nicht mehr. Eiskalt durchschauerte es sie bei dem Bewusstsein, dass der Gerhard, dessen Name dort in weithin leuchtenden Lettern auf dem großen, grellfarbigen Plakat gedruckt stand, der Gerhard nicht mehr war, in dessen Armen sie sich selbst und ihre Ehre vergessen hatte, und doch dabei so grenzenlos, so unsinnig glücklich gewesen war. Nein, er war es nicht mehr. Er war ein anderer geworden, und ob sie auch seine Frau würde, sein Herz würde sie niemals wieder besitzen. Fester zog sie den leichten Schulterkragen um die Brust. Die Kälte drang ihr durch Mark und Bein. Kam diese eisige Kälte von innen heraus, oder war es der scharfe Herbstwind, der sie erschauern machte wie im Fieber? Sie wusste es nicht. Dazu stellten sich plötzlich unerträgliche Schmerzen in allen Gliedern ein. Vor den Augen tanzten ihr rote, grüne und gelbe Punkte. Kaum war sie noch imstande, sich die vier steilen Treppen hinaufzuschleppen. Stöhnend warf sie sich auf ihr Bett. Stundenlang lag sie so allein, ohne zu wissen, was mit ihr vorging. Sie hätte fortwährend schreien mögen. Und doch unterdrückte sie instinktiv jeden Ausbruch des Schmerzes, indem sie sich leise ächzend in das Bettzeug einbiss. Endlich glaubte sie es nicht länger ertragen zu können und schleppte sich zu Frau Korn hinüber. Auguste war zu Haus und bei der Arbeit. Die brave Frau machte nicht viel Worte. Auf den ersten Blick sah sie, was los war. Sie lächelte nur und dachte: Wir scheinen uns also verrechnet zu haben. Dann führte sie Lotte wieder in ihre Wohnung hinüber, ließ durch ihre Älteste alles Notwendige besorgen und blieb auch, nachdem eine geschäftige, rundliche Frau aus der Nachbarschaft zur Hilfeleistung herbeigeholt worden war, an Lottes Seite, bis sie um die achte Stunde, gerade als in der freien Bühne der Vorhang zu Gerhards Frühlingsdrama aufrollte, einem zarten, zierlichen Mädchen das Leben gab. Die rundliche Frau konstatierte, dass das Kind 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen sei, sich aber trotzdem sehen lassen könne. Lotte empfand, als das Kind glücklich auf der Welt war und mit einem gesunden Aufschrei die 4 engen Wände seiner Geburtsstätte begrüßte, nicht das Geringste von jener hohen, heiligen Mutterfreude, die die ausgestandenen Schmerzen mit einem Schlage vergessen macht. Als Frau Korn ihr die Kleine reichte, küsste sie sie flüchtig auf die braunrote Stirn. Das Kind, Gerhard, die Schande, die ihr nun doch nicht erspart geblieben war, alles war ihr gleichgültig. Nur das Gefühl einer grenzenlosen Schwäche lebte in ihr. Ein alles bezwingendes Bedürfnis nach Ruhe. Frau Korn tat ihr Möglichstes dazu, Lotte diese Ruhe zu verschaffen, obgleich sie selbst, trotz ihrer 7, nie ein ähnliches Bedürfnis empfunden hatte. sie benachrichtigte nicht einmal den Schwarzkopf von dem überraschend eingetretenen Ereignis, denn sie sagte sich mit Recht, dass er der Letzte gewesen wäre, Lotte Ruhe zu bringen. Lotte fragte im Übrigen auch gar nicht nach ihm. Und Auguste war der Ansicht, dass er schon von selber kommen würde, wenn auch nur, um seinen Triumph auszuposaunen und sich von dem armen, schwachen Wurm da seinen Extralorbeer zu holen. Frau Korn, die aus dem Hause Veilchenfeld einen so starken Theaterenthusiasmus mitgebracht hatte, dass er in ihrer jetzt 7-jährigen Ehe noch immer nicht ganz erstorben war, hatte unter den Theaternachrichten, die sie tagtäglich im Vorwärts nachschlug, gelesen, dass das Frühlingsdrama des Schwarzkopfs einen rauschenden Erfolg gehabt habe. Da Lotte nicht danach fragte, erzählte sie ihr nichts davon. Zu ihrem Manne aber hatte sie gesagt, »Nun wird der Schwarzkopf wohl gänzlich überschnappen.« Eine andere Aufregung, wenn es eine für Lotte war, konnte Frau Korn ihr indes nicht ersparen. Die hilfreiche Frau drang darauf, dass der kleine Schreihals am 3. Tage beim Standesamt angemeldet werden müsse. Es sei so Polizeivorschrift und nichts dabei zu wollen. Lotte musste sich also für einen Namen entscheiden. Wie im Traum war es ihr, dass irgendwo und irgendwann die Sonne hatte geschienen, das Wasser gerauscht und würzige Waldluft sie umströmt, Gerhard für das Kind den Namen Helga gewünscht hatte, wenn es ein Mädchen würde, sie aber hatte nicht gewollt. In dem Halbschlaf, in dem sie fast dauernd lag, war es ihr so, als ob sie schon damals Gerhard gebeten habe, es nach der Mutter Luise nennen zu dürfen. Ja, Luise sollte es heißen. Auch Frau Korn war durchaus dafür. Mutters Name bringt allemal Segen, behauptete sie. Und Helga? Nee, das roch ja förmlich nach Roman und Komödie. Das war ganz schön in Büchern und auf dem Theater. Aber fürs Gewöhnliche? Nee. Und so auffallend, wie das klang. In Lottchens Lage, Frau Korn nannte ihren Schützling jetzt schlankweg Lottchen, musste man alles Auffallende vermeiden. So wurde das Kleine auf den Namen Luise Weiß angemeldet. »Armes Mädchen, armes Mädchen«, murmelte Lotte vor sich hin, »wieder eins mehr auf der Welt.« »Papperlapapp«, unterbrach sie Frau Korn. »Wer weiß denn, was aus dem Mädel mal wird?« Nette kleine Krabbe, die es ist. Luise Weiß ist ein ganz guter Name. Und wenn es so großes Verlangen nach dem Namen des Schwarzkopfs haben sollte, na, am Ende ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Wie ist es denn, Lottchen? Am Ende ist es doch unsere Pflicht, es ihm anzuzeigen. Lotte faltete die blassen, schmalen Hände und sah angstvoll zu Auguste auf, die neben ihrem Bett stand. »Bitte nein, liebe Frau Korn, warten Sie noch ein paar Tage. Ich könnte es jetzt noch nicht ertragen.« Frau Korn war es sehr recht so. »Wie Sie wollen. Aber ängstigen Sie sich nur nicht so. Sie tun ja gerade, als ob er das Recht hätte, Ihnen was zu tun.« Gar kein Recht hat er. Berappen soll er und sich was schämen. Ehe Frau Korn Gerhard eine Nachricht zukommen ließ, wollte sie jedenfalls auf Lottes Wunsch zu Lena gehen, die Anfang Oktober aus Heringsdorf zurückgekommen war. Lotte wusste zwar nicht, wie Lena das Geschehene aufnehmen werde, aber lieber wollte sie ihren Unwillen und Schlimmeres vielleicht ertragen, als das Ereignis vor ihr verschweigen. Dazu stand ihr die Schwester trotz alledem doch zu nahe, als dass sie sich hätte vorstellen können, dass sie ein Kindchen hätte haben sollen, ohne dass Lena darum wusste. Frau Korn und Lena würden sich auch ganz gut verstehen, davon war Lotte überzeugt. Sie hatte zwar recht wenig Menschenkenntnis, aber dass beide auf einem gesunden, realistischen Boden standen, leuchtete ihr doch ein. Immer mehr drängte auch ihre ganze äußere Lage dazu, Lena ins Vertrauen zu ziehen. Lottes Mittel waren nicht nur erschöpft, sondern Frau Korn hatte schon von dem ihren zuschießen müssen. Es war höchste Zeit, dass sie selbst wieder an die Arbeit kam. Was sollte sonst aus dem Würmchen werden? Frau Auguste wollte von alledem nichts hören. Erst gesund werden und wieder zu Kräften kommen. Das andere findet sich nachher, predigte sie Tag aus, Tag ein und schnitt, wo immer sie konnte, der Kranken die Rede ab. Sie hatte einen Höllenrespekt davor, dass das arme Ding nun, da sie anfing, sich ein bisschen zu erholen und aus ihrer stumpfen Gleichgültigkeit zu erwachen, aufs Neue in einen ihrer wilden Verzweiflungsausbrüche darüber verfallen würde, dass das Gefürchtete nun doch eingetreten war, ehe sie die Frau des Schwarzkopfs geworden. Zu Frau Korns großer Erleichterung blieb Lotte, so viel sie sich auch um ihre und des Kindes nächste Zukunft sorgte, auf diesem Kardinalpunkt ganz ruhig. Das heißt, sie brachte nicht ein einziges Mal die Rede darauf. Frau Korn zerbrach sich den schwerfälligen Kopf darüber, was diese unnatürliche Gefasstheit zu bedeuten haben könne. Hatte Lotte verzichtet und sich darein gefunden? Die brave Frau hätte Gott dafür gedankt, denn es wäre in ihren Augen das einzig Verständige gewesen. Aber sie konnte nicht recht daran glauben. Es sah ihrem Schützling so wenig ähnlich. In Wahrheit stand es so, dass Lotte nun, da das Kind einmal vor der Ehe zur Welt gekommen war, Selbsterhaltungstrieb genug besaß, sich ungefähr zu sagen: »Es ist nun doch einmal geschehen. Du kannst dir Zeit lassen, ehe du von neuem einen Kampf beginnst, dem du jetzt noch nicht gewachsen bist.« Es war vielleicht mehr Mutterinstinkt als Überzeugung, dass Lotte so empfand. Sie fühlte, dass sie sich für das Kind erhalten musste, das vorerst nichts wie sie auf der Welt besaß. Das gab den Ausschlag. Damit waren auch die Todesgedanken verbannt, mit denen sie sich in letzter Zeit getragen hatte. Die Schande war nun einmal über sie gekommen. Würde die Sünde, die sie begangen, dadurch gut gemacht werden, dass sie den Platz freiwillig verließ, an den sie gestellt worden war? Der liebe Gott hatte es sichtbarlich gut mit ihr gemeint und war ihrer Schwachheit zu Hilfe gekommen. Wäre das Kindchen nicht so unerwartet früh zur Welt gekommen, hätte sie vorher gewusst, dass ihre schwere Stunde so nahe bevorstehe, sie hätte schwerlich die Kraft gehabt, einer Verzweiflungstat aus dem Wege zu gehen. Ende von Abschnitt 15.